Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 28 bis 29. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Gott segne dieses Wort. Tun und nicht tun. In diesem Bibeltext hier aus dem Epheserbrief lernen wir mehr über tun und nicht tun, also was wir tun sollen und nicht tun sollen. Ja? Und hier ist also ein gutes Beispiel hier, Paulus versucht die Glaubensgemeinde zu der Zeit, da Einheit in der Gemeinde zu bewirken und eben die Menschen zu ermutigen, als Christen miteinander zu leben und eben nicht nur sagen, dass Leute ja, Jesus Christus folgen, sondern es auch wirklich tun. Und hier haben wir eben im ersten Vers ein Beispiel, das Paulus gibt, eben, dass wer ein Dieb ist, soll eben aufhören zu stehlen. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und sich abwenden von der Sünde, von der Sündhaftigkeit, ja, du sollst nicht stehlen, und eben sich um andere Menschen kümmern. Also aufhören zu stehlen, sondern redliche und ehrliche Arbeit zu haben mit Gottes Hilfe, ja, und dann mit denen, die in Not sind, Menschen in Not sind, sich um die Menschen zu kümmern. Und das ist also eine sehr praktische, etwas, was man praktisch tut, ja. Und dann im nächsten Vers geht es um was man sagt, nicht um was man tut, sondern auch was man sagt. Also schlechtes Gerede, darauf sollen die Menschen verzichten. Also es ist wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Worte, was wir sprechen, eben ein Ausdruck unseres Charakters sind, unseres Herzens. Und besonders wenn uns unsere Herzen Jesus Christus zugewandt sind und wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen wollen, so sollen wir so auch schlechtes Gerede vermeiden. Ja, und irgendwie Klatsch und Tratsch. Und solche Sachen auf jeden Fall und vulgäre Sprache sowieso und all das. Denn also es geht darum, unsere Zunge zu zügeln. Der Grund ist, dass wir das, was wir sprechen, bösartig sein kann. Und der Teufel, der Satan, der Teufel, da in unsere Herzen quasi ein Keil reintun kann und versucht, unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu unterbrechen. Das kann er nicht, das geht nicht. Wir Christen sind, wir sind durch den Heiligen Geist geschützt, ein für alle Mal. Aber er kann unsere persönliche Beziehung negativ beeinflussen. Ja, das kann er noch tun. Obwohl Christus ihn besiegt hat, den Teufel am Kreuz, und ihn für alle Ewigkeit in ewige Verdammnis schicken wird, wenn er dann das zweite Mal wiederkommt am jüngsten Tag. Bis dorthin haben wir eben zeitlebens mit eben Satan zu tun, der auch im Hintergrund ist, und eben auch mit unserem eigenen gebrochenem Sein, als gebrochene und Sünder. Das ist unser Charakter, den wir geerbt haben von unseren Vorfahren, unseren irdischen Vorfahren. Das sind Adam und Eva, ja, echte Menschen, echte Situationen. Und da kommt das, dass wir eben diese Tendenz noch haben, in uns Böses zu tun, ja, und auch Sünde zu begehen. Und besonders was wir sprechen, also da seid wachsam, geht dazu nochmal rein, was also die Macht und die Kraft des Wortes anbelangt, in den Jakobusbrief. Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 12. Jakobus, Kapitel 3, Vers 1 bis 12. Und schaut mal, was es darauf ankommt, was Jakobus schreibt, die Zunge zu zügeln. Ja? Sehr, sehr wichtig. Also markiert das, diesen Vers hier, und erinnert euch zeitlebens immer wieder daran, an dieses Wort. Denn was wir sagen, manchmal ist es sogar besser zu schweigen. Wenn wir das alles so lesen und dass wir uns abwenden vom schlechten Gerede. Ja? Denn wir wollen andere Menschen aufbauen mit unseren Worten und nicht niederreißen und nicht irgendwie, ja, und nicht irgendwas Böses tun. Ja? Also geht mal rein, das sind so ein paar Sachen, tun und nicht tun. Und natürlich haben wir die 10 Gebote als Ansatzpunkt. Und unser Jesus Christus hilft uns tagtäglich, in Gottes Wort, in der Bibel zu lesen und wirken und gedeihen. Und der Heilige Geist spricht uns ins Herz, was zu tun ist und nicht zu tun ist. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort und dass du uns hilfst zu verstehen, was wir tun und nicht tun sollen. Und nicht nur, was wir sollen, sondern eben auch, was wir nicht tun wollen mit deiner Hilfe. Und wir beten, dass der Heilige Geist uns und allen Menschen hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und dass wir uns abwenden von der Sünde und von allem Bösen sowieso. Und das geht nur mit deiner Hilfe. Und wir danken dir für all das, was du für uns tust, tagtäglich aufs Neue. Wir danken dir, Jesus, beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.